Erster Jahwe sagte, geh zum Palast des Königs von Juda. Sag ihm diese Worte. Zweiter sag, höre, König von Juda. Du sitzt auf Davids Thron. Höre Jahwes Wort, du, deine Diener und dein Volk. Ihr alle geht durch diese Tore. Dritter Jahwe sagt, seid gerecht und tut, was richtig ist. Helft denen, die beraubt wurden. Schützt sie vor denen, die sie schlecht behandeln. Behandelt Fremde, Waisen und Witwen gut. Tut ihnen nichts Böses an. Tötet hier keine unschuldigen Menschen. Vierter, wenn ihr das tut, werden Könige durch diese Tore gehen. Sie werden auf Davids Thron sitzen. Sie sind Davids Nachkommen. Sie werden mit Wagen und Pferden kommen. Der König, seine Diener und sein Volk werden auch kommen. Fünfter, wenn ihr aber nicht auf diese Worte hört, sagt Jahwe, ich schwöre bei mir selbst. Dieser Palast wird dann eine Wüste sein. Sechster, Jahwe sagt über den Palast des Königs von Juda, du bist mir wichtig wie Gilead und der Libanon. Aber ich werde dich zu einer Steppe machen. Du wirst wie Städte sein, in denen niemand wohnt. Siebter, ich werde Zerstörer gegen dich schicken. Jeder wird seine Waffen haben. Sie werden deine besten Zedernbäume fällen. Dann werden sie die Bäume ins Feuer werfen. Achter, viele Völker werden an dieser Stadt vorbeigehen. Sie werden zueinander sagen, warum hat Jahwe das mit dieser großen Stadt gemacht? Neunter Mann wird antworten, sie haben ihr Versprechen an Jahwe, ihren Gott, gebrochen. Sie haben sich vor anderen Göttern verbeugt und ihnen gedient. Zehnter weint nicht um den, der tot ist. Zeigt kein Mitleid für ihn. Weint lieber um den, der weggegangen ist. Er wird nicht zurückkommen. Er wird sein Heimatland nicht wiedersehen. Elfter, Jahwe sagt über Salom, den Sohn Josias, Salom wurde König nach seinem Vater Josia. Er wurde von diesem Ort weggebracht. Er wird nicht hierher zurückkehren. Zwölfter, er wird dort sterben, wo sie ihn gefangen hielten. Er wird dieses Land nicht mehr sehen. Dreizehnter, wehe dem, der sein Haus ungerecht baut. Er baut seine Zimmer mit Unrecht. Er lässt seinen Nächsten ohne Bezahlung arbeiten. Er gibt ihm seinen Lohn nicht. Vierzehnter, er sagt, ich will mir ein großes Haus bauen. Ich will weite Zimmer haben. Er macht seine Fenster groß. Er verkleidet sie mit Zedernholz. Er bemalt sie rot. Fünfzehnter, macht dich das zum König, dass du mit Zedernholz baust? Dein Vater aß und trank auch. Aber er war gerecht und tat, was richtig war. Darum ging es ihm gut. Sechzehnter, er half den Armen und denen, die schlecht behandelt wurden. Darum ging es ihm gut. Jahwe sagt, ist das nicht, mich zu kennen? Siebzehnter, aber du denkst nur an deinen eigenen Gewinn. Du willst unschuldiges Blut vergießen. Du willst andere unterdrücken und erpressen. Achtzehnter, Jahwe sagt über Joachim, den Sohn Josias, den König von Juda, man wird nicht um ihn weinen. Man wird nicht sagen, ach, mein Bruder, oder ach, Schwester. Man wird nicht klagen, ach, Herr, oder ach, seine Ehre. Neunzehnter Mann wird ihn wie einen Esel begraben. Man wird ihn wegschleifen. Man wird ihn weit draußen vor den Toren Jerusalems wegwerfen. Zwanzigster, geh auf den Libanon und schreie. Lass deine Stimme in Basan hören. Schreie vom Abarim-Gebirge. Denn alle, die du liebst, sind zerstört. 21. Ich sprach zu dir, als du sicher lebtest. Aber du sagtest, ich will nicht hören. Schon als Kind hast du meinen Befehlen nicht gehorcht. 22. Ein Sturmwind wird deine Hirten wegfegen. Die Menschen, die du liebst, werden gefangen genommen. Dann wirst du dich schämen. Das passiert wegen all deiner Bosheit. 23. Du wohnst auf dem Libanon. Du nistest in Zedernbäumen. Du wirst stöhnen, wenn Schmerzen kommen. Du wirst zittern wie eine Frau, die ein Kind bekommt. 24. Jahwe sagt, so wahr ich lebe. Chonja, der Sohn Joachims, ist König von Juda. Er ist wie ein Siegelring an meiner rechten Hand. Aber ich werde dich von dort wegreißen. 25. Ich werde dich denen geben, die dich töten wollen. Ich werde dich denen geben, vor denen du Angst hast. Ich werde dich Nebukadnezar geben, dem König von Babel. Ich werde dich den Chaldern geben. 26. Ich werde dich und deine Mutter in ein fremdes Land werfen. Ihr wurdet dort nicht geboren. Dort werdet ihr sterben. 27. Sie wollen in ihr Land zurückkehren. Aber sie werden nicht dorthin zurückkehren. 28. Ist dieser Chonja ein wertloses Gefäß? Ist er ein Gefäß, das niemand mag? Warum wurden er und seine Kinder weggeworfen? Warum wurden sie in ein fremdes Land gebracht? 29. O Land, Land, Land, höre Jahwes Wort. 30. Jahwe sagt, schreib diesen Mann als kinderlos auf. Er wird in seinem Leben keinen Erfolg haben. Keiner seiner Nachkommen wird auf Davids Thron sitzen. Keiner wird über Juda herrschen.